Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Die Superreichen werden immer reicher, über die Hälfte der Menschen aber immer ärmer. Das ist das Ergebnis der neuen Oxfam-Studie. In Deutschland ist die Zahl der Milliardäre im vergangenen Jahr um 20% gestiegen. Damit verfüge das reichste Prozent der Bevölkerung über ebenso viel Vermögen wie 87% der übrigen Bürger, so die NGO. Warum sieht man dieses reichste Prozent kaum in der Öffentlichkeit? Dieser Frage ist der Dokumentarfilmer Florian Opitz nachgegangen, zweifacher Grimme-Preisträger und im letzten Jahr mit dem Deutschen Dokumentarpreis für seinen Kinofilm System Error, wo endet der Kapitalismus, ausgezeichnet. Morgen ist bei Arte seine neue Doku zu sehen, ganz oben, die diskrete Welt der Milliardäre. Einen schönen guten Abend, Florian Opitz. Guten Abend. Sie wollten wissen, wie die da oben ticken. Dazu haben Sie sich mit der Liste der reichsten Menschen in Deutschland beschäftigt, die das Manager-Magazin jedes Jahr veröffentlicht. Wie ticken die da oben denn nun? Ja, das fand ich eben ganz interessant, weil wir in Deutschland so ein bisschen ein Zerrbild des Reichtums im Kopf haben, wenn wir an die Reichen denken. Das ist sehr stark durch Filme, durch Fiktion geprägt. Wir stellen uns vor, dass die alle riesige Yachten in Saint-Tropez liegen haben und so weiter, in güldenen Palästen wohnen oder so leben wie die Geissens in der RTL-Soap. Und aber eigentlich ist das gar nicht so. In Deutschland sind die Reichen sehr, sehr stark darauf bedacht, unter dem Radar zu sein, nicht weiter aufzufallen. Aber es ist nicht so, dass es in Deutschland etwa wenige Superreiche gibt, sondern es gibt sehr viele. Es gibt viele Milliardäre, an die Zahl fast 200. Und die meisten kennen wir gar nicht. Das sind alte Industriedynastien, viel altes Geld. Und das sind alles Unternehmer. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, irgendwie mal tatsächlich diesen Teil der Gesellschaft ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, der sehr, sehr darauf bedacht ist, eben ungesehen zu bleiben. Ihr Film beginnt mit einer noblen Charity-Veranstaltung des Manager-Magazins, aber es gibt nur Bilder. Das heißt, keiner wollte mit Ihnen sprechen? Ja, das ist so generell der Tenor der Jahre, die ich an diesem Film recherchiert habe, gewesen. Wie viele Jahre waren das? Ich denke, so 3-4 Jahre haben wir daran gearbeitet und wir haben mit sehr vielen Reichen gesprochen, Superreichen, mit deren Presseabteilungen und Vermögensberatern. Und die meisten haben gesagt, das ist ein ganz interessantes Projekt, finden wir super, aber nein, danke, wir wollen eigentlich nichts sagen. Und das hat sich so durchgezogen. Ich denke, dass wir insgesamt 200 Leute gefragt haben und 4 oder 5 haben sich dann am Ende bereit erklärt, mit uns über Reichtum und über die Gesellschaft, in der sie leben, zu sprechen. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass wir da sozusagen so einen blinden Fleck haben. Aber bei zum Beispiel Gloria von Turn und Taxis haben sie dann auf Granit gebissen, denn es gibt vermögende Milliardäre, die sie in ihrem Film interviewen konnten, aber das sind Unternehmer bzw. ein Vermögensverwalter, der selbst über die Vermehrung des Reichtums von anderen nochmal ein bisschen reicher geworden ist. An diese Menschen ist absolut nicht ranzukommen. Naja, wir haben uns auch gefragt, warum ist das in Deutschland so? Und das ist eben ganz spezifisch hier in Deutschland, in den USA, in Russland, in England. Da ist es sozusagen ein Ausdruck dafür, dass man etwas richtig gemacht hat, wenn man Reichtum auch präsentiert in der Gesellschaft. Da geht man nicht so verklemmt sozusagen damit um wie wir Deutschen. Und in Deutschland ist es eben so, die Reichen haben den Eindruck, wir leben in einer Neidgesellschaft. Und sie fragen sich, was habe ich denn davon? Was kann ich denn damit gewinnen, wenn ich an die Öffentlichkeit trete? Dann gibt es nur Häme oder ich mache vielleicht was falsch. Oder manchmal kommt das Vermögen eben, ist das auch ererbt aus Zeiten des Dritten Reichs und eben durchaus hinterfragbar, wo das Vermögen herkommt. Und dem will man sich eben entziehen. Und das macht man eben am besten, indem man gar nicht vor die Kamera tritt. Und viele haben natürlich auch Angst, dass vielleicht die Kinder entführt werden vor Kriminalität, dass sie erpresst werden und so. Solche Fälle gab es ja auch tatsächlich. Insofern ist das nicht ganz unnachvollziehbar, aber es führt eben immer stärker auch eben zu dieser Spaltung der Gesellschaft oder eben auch diesen Zerrbildern, die wir haben. Und das tut einer Demokratie, glaube ich, nicht gut. Sie haben gesagt, Sie haben mehrere Jahre recherchiert. Das war eine richtig harte Arbeit, dieser Film mal wieder für Sie. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben uns damals gedacht, vor vielen Jahren oder vor 4, 5 Jahren, warum haben wir eigentlich, gibt's immer so viele Dokus über Armut? Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Auch ich habe mehrere davon gemacht. Aber die Armut hat ja auch immer einen Gegenpol. Und über Reichtum wissen wir so wenig in Deutschland. Und dann haben wir gedacht, der Dokumentarfilmer hat natürlich diesen Impetus, in Welten vorzudringen, die man nicht so gut kennt, neue Welten zu entdecken. Und das fanden wir unheimlich spannend. Und ich hatte mir eigentlich auch gedacht, dass es leichter sein würde. Ich dachte, die Reichen Menschen haben vielleicht ein Interesse, ihr relativ negatives Bild in der deutschen Gesellschaft so ein bisschen aufzupolieren und zu sagen, nein, nein, so ist das nicht. Wir haben das alles mit ganz seriösen Methoden verdient. Wir sind erfolgreiche Unternehmer und das möchten wir mal gerade rücken. Aber dem war nicht so. Also die Reichen haben einfach gesagt, nee, wir haben da kein Interesse dran. Wir können, wie gesagt, nur verlieren. Und nee, danke, lass den Kelch an uns vorüberziehen, fragt jemand anderen. Machen Sie in Ihrem Film den Unterschied zwischen Philanthropen und verantwortungsbewussten Bürgern? Naja, wir versuchen uns so ein bisschen in so einer Milieustudie, wir versuchen zu zeigen, wer ist denn eigentlich in Deutschland reich, was sind das für Leute, sind das Unternehmer, sind das Manager, sind das mehr Erben, und wir versuchen natürlich auch zu zeigen, was gibt es da denn da so für Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Also es gibt natürlich bestimmte Netzwerke der Reichen, wo die Reichen sich treffen, das ist jetzt nicht unbedingt, wie man sich das vielleicht landläufig vorstellt, irgendeine Millionärsmesse oder ein Luxushotel, aber es gibt natürlich Netzwerke, Unternehmernetzwerke, wo sich die deutschen Reichen treffen. Und ein festes Kriterium für Reiche in Deutschland ist eben, dass die meisten Unternehmer sind. Sogenannte mittelständische Unternehmer. In Deutschland ist das ein sehr weit gefasster Begriff. Also seit Friedrich Merz umso mehr. Ja, genau. Ein mittelständischer Unternehmer kann durchaus auch 100.000 Beschäftigte haben und über viele Milliarden Unternehmensvermögen verfügen. Und wir haben da eben diesen besonderen Begriff dafür geprägt, Familienunternehmen. Das hört sich also auch alles ganz nett an, hört sich eher an wie eine kleine Schreinerei. Aber ein Familienunternehmen ist auch eben sowas wie Bosch. Das sind eigentlich schon mittelgroße bis große Konzerne. Und da merken wir halt, dass wir auch in der Gesellschaft so ein Stück weit in das Licht geführt werden, wenn wir mit diesen Worten operieren, dass da natürlich schon eine gewisse Lobbymacht dahinter steckt, wenn wir sagen, ja, na, und die Familienunternehmen sollen aber nicht so stark besteuert werden, damit diese Unternehmen auch weiter existieren können. Und so kann es eben auch sein, dass diese Vermögen immer größer werden, weil sie eben immer weitergegeben werden. Das ist in anderen Ländern anders. Florian Opitz, seine Dokumentation Ganz oben, die diskrete Welt der Milliardäre, ist morgen um 23.30 Uhr bei Arte zu sehen. Danke, dass Sie da waren. Ich bedanke mich ganz herzlich.